begrüße euch auch ganz herzlich und freue mich sehr über die Einladung und danke für die Einleitung. Ja, ich finde die Veranstaltungsreihe auch sehr schön, finde die Referenten sehr interessant und die Themen, die ihr da angeschnitten habt. Ich würde ganz kurz zur Einleitung auch noch was sagen, warum ich jetzt über Hölderlin und seinen Roman Hyperion referieren will, weil Olli mich ja eigentlich ursprünglich auch gefragt hatte, ob ich etwas machen kann zum Thema Verhältnis Gesellschaftskritik und Ästhetik. Und als diese Anfrage kam, habe ich mich selbst so unmittelbar gar nicht in der Lage gefühlt, was zu diesem großen Thema Ästhetik und Gesellschaftskritik zu sagen, auch wenn das in der Veranstaltungsreihe Kunstspektakel und Revolution ja permanent Thema ist. Und habe dann eben Olli vorgeschlagen, einen Vortrag über Hölderlin zu machen, weil ich dachte, dass man vielleicht an so einer ganz konkreten Auseinandersetzung mit einem bestimmten Werk ganz gut was über Ästhetik und Gesellschaftskritik ausführen kann, ohne dass man sich da jetzt auf so ein geländerloses Glatteis begibt mit so einer ganz großen Frage. Jetzt ist es vielleicht ja nicht unbedingt sehr naheliegend, sich heute mit Hölderlin auseinanderzusetzen. Und ich denke, dass wenn man einfach mal so ein Hölderlin-Gedichtband aufschlägt oder auch den Hyperion aufschlägt, dann sind die ersten Eindrücke, die man davon bekommt, vielleicht nicht unbedingt sehr gute Eindrücke, nicht unbedingt sehr gute Gründe, sich mit Hölderlin auseinanderzusetzen. Also dann taucht so ein Gedichtzyklus auf, der heißt Vaterländische Gesänge. Es kommt eine Sprache entgegen, die irgendwie ziemlich schwülstig vielleicht ist, die etwas verstaubt klingt. Aber ich denke, dass sich auf jeden Fall ein genauerer Blick in Hölderlins Werk lohnt. Und vielleicht ist es auch so, dass gerade wenn sich die Erkenntnis erstmal einem Gegenstand gegenüber sträubt, und man aber dann doch sozusagen diesen Widerstand sozusagen bricht und einiges darüber herausfindet, dass dann diese Erkenntnis vielleicht besonders tief oder wertvoll ist. Vielleicht im Gegensatz zu einem Gegenstand, dem man sowieso sympathisch irgendwie gegenübersteht. Ich würde vielleicht ganz kurz dazu was sagen, wie Hölderlin in dem letzten Themenblock der Veranstaltungsreihe Kunstspektakel und Revolution platziert gewesen ist. Also, dass wir das bei uns sozusagen in Weimar thematisiert hatten, war für mich selber auch nochmal ein Anstoßungspunkt, mich genauer mit Hölderlin auseinanderzusetzen. Und wir wollten im letzten Jahr in dieser Veranstaltungsreihe sozusagen ein kleines Zeitalter der Revolution porträtieren und schauen, was innerhalb dieser Zeit in der Dichtung passiert. Also wir haben die Französische Revolution von 1789 und den Aufstand der Pariser Kommune von 1871 so ein bisschen als Marksteine so eines kleinen Revolutionsjahrhunderts gesetzt und wollten eben gucken, was macht innerhalb dieser Zeit die Dichtung, was für Tendenzen stehen da. Und da ist Hölderlin eben der Dichter, der sozusagen in seinem Werk vor allem auf die Französische Revolution reagiert. Deswegen sozusagen war das für uns auch sozusagen der Anfangspunkt, Hölderlin, der sozusagen auf die Französische Revolution reagiert. Bevor ich richtig anfange, hatte ich auch noch einen kleinen Gedanken. Also während ich an dem Vortrag geschrieben habe, ist mir dann nochmal aufgefallen, dass ja der Untertitel von der Veranstaltungsreihe hier in Halle heißt Kunst und Kritik in Zeiten der Kulturindustrie. Und dann habe ich gedacht, ups, ich beschäftige mich jetzt auf einmal sozusagen mit einem Dichter aus dem 18., 19. Jahrhundert und eigentlich hat das ja überhaupt gar nichts mit Kulturindustrie zu tun. Und dann habe ich aber auch gedacht, naja, eigentlich ist das ja Quatsch, weil sozusagen, wenn man Kulturindustrie als ein Produktionsverhältnis, als eine Totalität fasst, dann gibt es auch kein Hölderlin oder dann hat man auch keinen Zugang zu Hölderlin jenseits von kulturindustriellen Produkten. Auch sozusagen Hölderlin ist auch einverleibt von der Kulturindustrie. Trotzdem werde ich Kulturindustrie jetzt in dem Vortrag nicht explizit thematisieren und vielleicht könnt ihr euch auch so ein bisschen darauf einstellen, dass ich euch in meinem Vortrag in die tiefsten Tiefen des deutschen Idealismus beziehungsweise zum ausfransenden Rand des deutschen Idealismus führen werde. Aber ich verspreche euch, dass ich versuche, euch da auch wieder hochzuholen. Ich habe manchmal so die Tendenz bei Vorträgen, ein bisschen zu schnell zu sprechen. Wenn ihr das irgendwie merkt oder wenn ihr da nicht weiterkommt, dann gebt mir ein Zeichen und dann versuche ich langsamer zu sprechen. Bevor ich mich dem Roman Hyperion von Hölderlin widme, will ich nur ganz kurz so ein paar biografische Wegpunkte euch erzählen. Ich hatte am Anfang überlegt, ob ich auch irgendwie so ausführlichere biografische Sachen noch mit erzähle, aber ich wollte mich jetzt auch nur auf so ein paar Sachen beschränken, damit man so einen kleinen Eindruck bekommt und dass man diesen Dichter so ein bisschen einordnen kann. Friedrich Hölderlin wurde 1770 in Laufen am Neckar geboren. Er war Sohn eines Juristen und einer Pfarrerstochter. Beide Eltern entstammten also der wohlhabenden Funktionärsschicht des Bürgertums im damaligen Württemberg. Hölderlin hat dann auch einen dieser Klasse entsprechenden Bildungsweg eingelegt. Er hat zunächst mehrere evangelische Klosterschulen besucht, bis er dann 1788 in den berühmten Tübinger Stift eingeschult wurde, der damals in enger Verbindung mit der Tübinger Universität stand. Und da sollten eben sozusagen begabte Landeskinder in Theologie und Philosophie unterrichtet werden und rauskommen sollten dann Pfarrer, also das war so eine Pfarrer-Elite-Internat. Im Tübinger Stift lernt Hölderlin Schelling und Hegel kennen, mit denen er fortan in einem geistigen Austausch steht. Die Studenten des Tübinger Stifts haben aufmerksam die Ereignisse der Französischen Revolution verfolgt und es gibt die Legende vom Freiheitsbaum, die erzählt, dass die Studenten des Tübinger Stifts, unter ihnen Schelling, Hegel und Hölderlin, 1794 einen Freiheitsbaum gepflanzt und sich die Sache der Revolution geschworen haben. Unter den Studenten des Tübinger Stifts schlägt die Philosophie Kants wie eine Bombe ein, wobei aus den Briefen zwischen Schelling, Hölderlin und Hegel hervorgeht, dass sie anstreben, über Kant hinauszugehen, was etwa auch im ältesten Systemfragment des deutschen Idealismus, das ist eine Schrift, auf die ich auch noch zurückkommen werde heute, was aus diesem Systemfragment auch hervorgeht. Nachdem Hölderlin das Studium am Tübinger Stift absolviert hat, versucht er alles, kein Pfarrer werden zu müssen, wie es der Karriereplan am Tübinger Stift eigentlich vorsah, und er muss sich in dieser Hinsicht vor allem gegen seine Mutter durchsetzen. Hölderlin hat dann mehrere Male verschiedene Stellen als Hauslehrer angenommen, die aber meistens nur von kurzer Dauer waren und oft von Konflikten geprägt waren. Also als Hauslehrer hatte Hölderlin immer wenig Glück. Zwischenzeitlich hat er auch einige Zeit in Jena verbracht, wo er in Kontakt mit Schiller und Goethe stand und vor allen Dingen von Fichte beeinflusst wurde. 1795 erhält Hölderlin dann eine neue Hofmeisterstelle am Haus des Frankfurter Bankiers Jean Tarr. Das ist für seinen Lebenslauf dahingehend entscheidend, weil sich Hölderlin in die Frau von Jean Tarr verliebt hat, in Suzette Jean Tarr, die dann auch zum Vorbild der Romanfigur Diotima wird. 1795 war mit dem Staatsstreich Napoleon Bonapartes die dritte Phase der Französischen Revolution angebrochen. Die revolutionären Verteidigungskriege Frankreichs gegen die feudaleuropäische Allianz Österreich-Preußen-Russland verwandeln sich in den Eroberungsfeldzug Napoleons. Die Eroberungstruppen erreichen schließlich auch Hessen, Württemberg und die Pfalz, woraufhin das Haus Jean Tarr unter Abwesenheit des Hausherrn nach Kassel und Bad Triburg flieht. Die Abwesenheit Jean Tarrs erlaubt es, dass sich in der Folgezeit Hölderlin und Suzette Jean Tarr immer mehr annähern. Diese verbotene Beziehung führt 1798 zum Eklat und Hölderlin muss seine Hofmeisterstelle abgeben. Nach verschiedenen Zwischenstationen und immer nur kurz andauernden Stellen als Hauslehrer entschließt sich Hölderlin 1801, zu Fuß ins nachrevolutionäre Frankreich aufzubrechen, wo er in Bordeaux erneut eine Hofmeisterstelle annehmen will. Aufgrund historisch ungeklärter Ursachen kehrt Hölderlin jedoch bereits 1802 nach Kassel zurück. Bei seiner Ankunft war er geistig so verwirrt und äußerlich so verwahrlost, dass ihn selbst seine Freunde zunächst kaum wiedererkannten und kurz nach seiner Ankunft in Kassel hat ihn dann die Nachricht vom Tod Suzette Jean Tarrs erreicht. Er hat dann einige Zeit bei seiner Mutter in Nörting gelebt und zwischenzeitlich eine Stelle als Bibliothekar gehabt. Ab 1805 wird Hölderlin jedoch zunehmend wahnsinnig, bis er 1806 durch Gewalt in das Universitätsklinikum in Tübingen gebracht wurde, wo man allerlei psychologische Experimente an ihm ausprobiert hat. Also das war damals wahrscheinlich so der psychologische neueste Stand. Aber man geht davon aus, dass sozusagen der Aufenthalt in diesem Universitätsklinikum die Krankheitserscheinungen von Hölderlin noch befestigt haben. Über das genaue Krankheitsbild Hölderlins besteht in der Hölderlin-Forschung bis heute keine Klarheit. Eine Schizophrenie mit manischen Zügen ist wahrscheinlich. 1807 wurde er mit der Diagnose unheilbar aus dem Klinikum entlassen und kam in Tübingen bei dem Tischler Ernst Zimmer unter, wo er den Rest seines Lebens in einem Turmzimmer lebte. Dieses Turmzimmer gibt es auch immer noch und das ist der sogenannte Hölderlin-Turm. In unterschiedlichen Phasen, die auch immer durch seinen Krankheitsverlauf bedingt waren, wurde Hölderlin in Tübingen immer wieder dichterisch aktiv und hinterließ ein umfassendes Werk an Gedichten und Hymnen. Gegen Ende seines Lebens, währenddessen er seinen Kontakt zunehmend auf das Familienleben der Familie Zimmer beschränkte, werden seine Gedichte immer dunkler und unentschlüsselbarer, Sein Spätwerk zeichnet sich durch den Verlust seines dichterischen Ichs aus. Gerade sein Spätwerk wird aber an bedeutendem Einfluss für die moderne Dichtung gewinnen und wird beispielsweise ein wichtiger Bezugspunkt für Ingeborg Bachmann und Paul Celan. 1843 starb Hölderlin in seinem Tübinger Turmzimmer mit stattlichen 73 Jahren. Ja, bevor ich jetzt konkret dazu übergehe, den Hyperion, also Hölderlins Roman, zu behandeln, will ich noch kurz einige wichtige Quellen des hölderlinschen Denkens nennen, um ihn vielleicht so ein bisschen besser einordnen zu können. Also zum einen ist natürlich entscheidend die Prägung durch die evangelische Ausbildung am Tübinger Stift, wobei also sozusagen Hölderlin beschäftigen sein Leben lang theologische und mythologische Themen und das zeichnet sich aber auch dadurch aus, dass er sich gegenüber dem Protestantismus abstößt. Dann hatte ich eben schon genannt den Einfluss von Kants und eben in der Jugendzeit der Austausch mit Schiller und Fichte sowie die Geisteverbindung zu Hegel und Schelling. Georg Lukács führt in seinem Text über den Hyperion von 1934 aus, dass während Schelling sich später der reaktionären Romantik zuwandte, Hegel und Hölderlin ihrem revolutionären Schwur, wenngleich auf sehr unterschiedliche Weise, treu geblieben sind. Lukács schreibt dazu: Hegel findet sich mit der nachthermidorianischen Epoche, mit dem Abschluss der revolutionären Periode der bürgerlichen Entwicklung ab und baut seine Philosophie gerade auf der Erkenntnis dieser neuen Wendung in der Weltgeschichte auf. Hölderlin schließt keinen Kompromiss mit der nachthermidorianischen Wirklichkeit, er bleibt dem alten revolutionären Ideal der zu erneuernden Polis-Demokratie treu und zerbricht an der Wirklichkeit, in der für diese Ideale nicht einmal dichterisch-denkerisch ein Platz vorhanden war. Damit nennt Lukács auch einen weiteren wichtigen Einfluss auf Hölderlins Denken, nämlich das antike Griechenland. Hölderlin hat sich Zeit seines Lebens mit der griechischen Philosophie und Mythologie auseinandergesetzt, letzteres vor allem in Bezug auf die Überlieferungen Homers. Lukács erläutert dabei, dass das Griechentum Hölderlins ein anderes Griechenland ist, als es das offiziell akademische Griechenlandbild der aufsteigenden bürgerlichen Klasse verkörpert. In Bezug auf Marx führt Lukács aus, dass das Bürgertum in seinem Aufstiegskampf einen Heroismus benötigte und diesen Heroismus in der Polisdemokratie des antiken Griechenlands fand. Also es ist sozusagen eine Rückprojektion in die Geschichte, um sozusagen auch ideologisch sozusagen Kraft zu schöpfen für den eigenen Kampf, erkennt sich die Bürgerklasse wieder im antiken Griechenland mit dem griechischen Ideal der Demokratie. Im Gegensatz zu diesem Heroismus stellt sich die nachrevolutionäre bürgerliche Wirklichkeit selbst jedoch als unheroisch dar. Lukács schreibt: Die Polisdemokratie als zu verwirklichendes Ideal verschwindet, Griechenland wird zu einer unwiederbringlichen verschwundenen Vergangenheit. Hölderlin jedoch, der sich nicht mit der nachthermidorianischen Wirklichkeit zufrieden gab, kann sich auch nicht vom Griechenland verabschieden, wobei sich das Griechenlandbild jedoch unweigerlich verändern muss. Das Griechenlandbild Hölderlins ist dunkel und verzweifelt und er nimmt sich gerade das tragische Scheitern griechischer Helden zum Stoff seiner eigenen Dichtung. Hölderlins Dichtung ist damit ein Nachhall des Heroismus der Bürgerklasse, ein Nachhall, der sich gegen die bürgerliche Wirklichkeit richten muss. Noch einmal Lukács. Das revolutionäre Feuer der Bourgeoisie ist erloschen, doch der heroische Feuerbrand der großen Revolution lässt doch überall im Bürgertum Feuerstellen entstehen, in denen dieser Brand noch weiter glimmt. Aber ihr Feuer entzündet die Klasse nicht mehr. Also ich komme jetzt dazu, über den Hyperion zu sprechen. Ich hatte ganz vergessen, was zu diesen beiden Zitaten zu sagen. Ich fand das eine ganz schöne Entdeckung. Das wollte ich nur so vorne ranstellen. Dass ein berühmter Ausspruch von Hölderlin ist: Wir sind nichts, was wir suchen, ist alles. Also das ist auch so eine Vorstellung von Bildung, die Hölderlin hat, auf die ich auch noch eingehen werde heute. Also sozusagen der Ausgangspunkt ist ein absolutes Nichts, zurückgeworfen auf Endlichkeit und Beschränktheit. Und das Streben des Menschen geht aber dazu hin, sozusagen alles zu erlangen. Und dann fand ich das ganz interessant, eben in der Vorrede zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie bei Marx zu entdecken, dass er eben sagt, ja, wenn es eine Klasse gibt, die sozusagen Schluss macht mit der Klassenherrschaft überhaupt, dann wird diese Klasse sozusagen die trotzige Parole ausrufen: Ich bin nichts und ich müsste alles sein. Ich weiß nicht genau, ob Marx Hölderlin gekannt hat, aber ich würde auch denken, dass das wahrscheinlich ist, weil Marx ja sich sehr, sehr bewandert war in der ganzen Literatur. Auch in Hölderlins Roman Hyperion oder der Eremit in Griechenland ist das antike Griechenland ein zentraler Bezugspunkt. Doch die Handlung des Romans findet nicht selbst in der Antike statt, sondern ist im 18. Jahrhundert verortet. Auch in der Wirklichkeit des Romans ist also das alte Griechenland bereits vergangen und gerade der Verlust der antiken Ideale und die Anklage der Gegenwart sind hier zentrales Thema. Der Roman erzählt in Form von Briefen, die an einen Freund Bellarmin gerichtet sind, die Lebensgeschichte des Jünglings Hyperion, der im Griechenland des 18. Jahrhunderts aufwächst, das zu dieser Zeit unter der Vorherrschaft des Osmanischen Reiches steht. Während die Kindheit Hyperions größtenteils im Dunkeln bleibt, beginnt die Handlung mit den Lehrjahren Hyperions. Die Schülerjahre Hyperions sind dabei beschrieben als eine Phase des Erwachens, in der Hyperion eine Sehnsucht nach der Ferne und nach der Welt entwickelt. In dieser Sehnsucht begegnet Hyperion dem Bildhauer Adamas, der sein Lehrer wird und gemeinsam mit Hyperion in Griechenland umherreist und ihm Geschichte, griechische Mythologie und Philosophie nahebringt. Die Beziehung zwischen Hyperion und Adamas ist dabei als ein pädagogisches Ideal beschrieben. Beide begegnen sich in wechselseitig ergänzenden Neigungen, während Hyperion vom Bildungstrieb beseelt ist, der sich nach der ganzen Welt sehnt und sich am liebsten die Totalität der Welt einverleiben möchte, in dieser Tendenz jedoch unbestimmt und ohne Ziel ist, will Adamas das Schöne in den Menschen bilden und sucht nach dem Genius, den er in Hyperion findet, dem er dadurch Richtung und Halt geben kann. Die Beziehung zwischen Adamas und Hyperion ist durch wechselseitige Resonanz gekennzeichnet, die beiden einen Zugang zur Welt ermöglicht. Während Adamas Hyperion einerseits mit der Geschichte griechischer Mythologie und Philosophie bekannt macht und ihn andererseits in Analytik und begrifflicher Scheidung schult, ist die Bildung Hyperions in gemeinsame Naturerfahrung und gemeinsames Reisen eingebettet. Die Reisen führen beide nicht zufällig immer wieder an Orte der antiken Vergangenheit, die sie in einer beinahe archäologischen Erinnerungsarbeit betrachten. Schließlich muss Adamas feststellen, dass ihn die Reisen durch die verfallenen Städten des antiken Griechenlands nicht mehr befriedigen und will seine Reise nach Asien fortsetzen, um dort weiter nach dem Genius zu suchen. Dies bedeutet, dass sich Hyperion und Adamas voneinander trennen müssen. Zum Abschied gibt Adamas Hyperion einen Segen in einem gemeinsamen pantheistischen Bekenntnis. Trotz der Trennung wollen sich beide in der Suche nach dem Gott in uns und in der göttlichen Natur verbunden bleiben. Doch die Trennung von Alabanda führt bei Hyperion zunächst zu einer gegenteiligen Erfahrung. Der Verlust der sozialen Beziehung zu seinem Lehrer verhindert, dass er einen Zugang zur Natur finden kann und ist auf sich selbst als ein beschränktes Wesen zurückgeworfen. In dieser Entfremdung von der Natur erkennt Hyperion auch die Verfehlungen seines eigenen Jahrhunderts. Weil dort in diesem Jahrhundert solche Beziehungen, wie sie zwischen Adamas und Hyperion möglich war, allzu selten geworden sind, ist Hyperion sowohl von der Natur als auch vom Ideal der antiken Vergangenheit getrennt. Seit der Trennung von Adamas ist Hyperion seine eigene Heimat nicht mehr genug und er lässt sich von seinen Eltern nach Smyrna schicken, das ist eine Stadt in der Türkei, wo er sich in den Künsten der See, in den Künsten des Krieges und in der dortigen Landesverfassung sowie in Geduld üben soll. Hyperion ist in Smyrna vom Leben der Städter zunächst angezogen, doch bald holt ihn auch dort der Niedergang des Jahrhunderts ein und er kann in den Sitten der Städter nur noch Vertierung, Verwahrlosung und Verwesung erkennen. Auf seine Klagen reagiert man in Smyrna seinerseits mit Spott. Konfrontiert mit der Welt, die ihm nicht gut gesinnt ist, reagiert Hyperion mit einem Rückzug ins Innere. Er konstatiert im Rückblick: Es lebte nichts, wenn es nicht hoffte. Mein Herz verschloss sich jetzt seine Schätze, aber nur, um sie für eine bessere Zeit zu sparen, für das einzige, heilige, treue, das gewiss in irgendeiner Periode des Daseins meiner düsteren Seele begegnen sollte. Doch diese Begegnung, die Hyperion sich für später erhofft, ereignet sich noch in Smyrna selbst. Bei einem seiner Ausflüge in die umliegenden Wälder trifft er auf Alabanda, mit dem er gemeinsam den Angriff einer Räuberbande abwehrt. Beide erkennen sich als Brüder im Geiste, beide erkennen sich wechselseitig im jeweils anderen wieder und sie sind vor allem vereint im Urteil über das Jahrhundert. Hyperion schreibt im Rückblick über Alabanda: Unverkennbar lebt er in mir, ganz wie er einst dastand, ein feuriger, strenger, furchtbarer Kläger, wenn er die Sünden des Jahrhunderts nannte. Wie erwachte da in seinen Tiefen mein Geist, wie rollten mir die Donnerworte der unerbittlichen Gerechtigkeit über die Zunge, wie boten der Nemesis, Nemesis ist die griechische Rachegöttin, Wie Boten der Nemesis durchwanderten unsere Gedanken die Erde und reinigten sie, bis keine Spur von allem Fluche da war. Beide sind ergriffen vom Vorhaben einer grundlegenden Erneuerung der Welt. Vereint in diesem Gedanken entwickelt sich zwischen Hyperion und Alabanda eine Freundschaft, die dem griechischen Ideal eines Bundes zwischen Männern gleicht und an einigen Stellen fast homoerotische Züge annimmt. Beide schwören sich die Treue zur revolutionären Tat. Doch auch diese innige Freundschaft zeigt bald Risse. Die beiden geraten in einen Disput darüber, wie die Welt zu verändern sei. Während Alabanda sich als kriegerische Natur herausstellt und die Veränderungen mit Gewalt herbeiführen will, setzt Hyperion auf Volksaufklärung und Begeisterung für die Sache. In ihrem Streit wirft vor allem Hyperion Alabanda vor, dem Staat zu viel Gewalt einzuräumen. Zum endgültigen Bruch zwischen beiden kommt es jedoch, als sich herausstellt, dass Alabanda Mitglied in einem Geheimbund ist, der die Sache der Revolution als Verschwörung vorantreiben will. Hyperion ist von den Reden der Geheimbundmitglieder entsetzt, bricht daraufhin mit Alabanda und verlässt Smyrna. Die Trennung von Alabanda führt Hyperion erneut in eine Innerlichkeitsflucht und in der Einsamkeit verschließt sich auch wieder die Natur vor ihm. Nach dieser erneuten Zeit der Einsamkeit erhält Hyperion eine Einladung eines Freundes, diesen in Kalaurea, einer griechischen Inselgruppe, zu besuchen. Der Naturanblick während der Überfahrt erweckt Hyperion erneut zum Leben und so wird er empfänglich für eine weitere Begegnung, die ihn die Welt zugänglich macht. Auf Kalaurea lernt Hyperion das Mädchen Diotima kennen, in die er sich verliebt und die er sich zur Muse macht. Diotima kommen in der Beschreibung dabei vor allem Eigenschaften zu, deren Mangel er an sich selbst empfindet. Während Hyperion immer wieder auf sich selbst zurückgeworfen ist, keinen Zugang zur Natur und zur Göttlichkeit findet, geht Diotima in ihrer Umgebung auf, es gelingt ihr unbedarft mit der Natur zu kommunizieren und sie scheint Göttliches in sich zu tragen. Während im Inneren Hyperions sich wilde Widersprüche streiten, er blutige Erinnerungen mit sich herumträgt und in seiner unerfüllten Sehnsucht permanent von Unruhe ergriffen ist, ist Diotima dagegen eine wandellose Schönheit, sie scheint in sich eins zu sein und dabei in sich zu ruhen. Die Gegenüberstellung von Hyperion und Diotima ist dabei freilich eine klassische Geschlechterkonstruktion und darin sehr kritikwürdig. Und ich finde, an manchen Stellen ist das so klischeehaft, dass es fast auch lächerlich ist eigentlich. Das Interessante ist dabei, dass Diotima kaum als sinnlich-körperliche Abspaltung erscheint, wie das in der feministischen Kritik oftmals an der bürgerlichen Geschlechtskonstruktion kritisiert wird, sondern dass die Natur, die Diotima repräsentiert, ein rein geistiges Prinzip eher ist. Ihr kommt Göttlichkeit zu und sie repräsentiert Ganzheit und Umfassendheit und ermöglicht dadurch Hyperion auch einen Zugang zur menschlichen Gattung. Ich will dazu nur zwei Verweise machen. Ich finde, dass das Geschlechtsbild ganz gut passt zu einer These von Karina Korecki, die auch in der nächsten Ausgabe unserer Broschüre Kunstspektakel und Revolution erscheinen wird. Und dann würde ich sagen, ich werde jetzt sozusagen die Geschlechtskonstruktion in Hyperion nicht extra behandeln, aber wenn ihr das wollt, könnte ich in der Diskussion einiges dazu sagen. Im weiteren Handlungsverlauf des Romans nimmt dann die Beziehung zwischen Diotima und Hölderlin einen ziemlich großen Raum ein. Es folgt eine gemeinsame Reise nach Athen, bei der Hyperion einen Vortrag über die Athener und die Tugend der Freundschaft hält. Als Hyperion und Diotima von Athen zurückkehren, findet Hyperion einen unerwarteten Brief von Alabanda. Der erzählt, dass er dem Geheimbund abgeschworen hat und fordert Hyperion dazu auf, an einem Aufstand der Griechen teilzunehmen, der sich in Vorbereitung befindet. Dieser Aufstand hat historisch wirklich stattgefunden und ist im Kontext des russisch-türkischen Krieges zu verorten. Um das Osmanische Reich zu schwächen, hat das russische Zarenreich 1770 an mehreren Orten in Griechenland Revolten gegen die osmanische Vorherrschaft angezettelt und zur Unterstützung der Aufständischen eine Flotte von 14 Kriegsschiffen ins Mittelmeer geschickt. Im Resultat waren diese Aufstände für das Zarenreich ein militärischer Erfolg, für die Griechen hat es jedoch keine reale Verbesserung der Situation bedeutet, viele der Aufstände wurden blutig niedergeschlagen. Allerdings haben diese Revolten die Voraussetzungen für die spätere bürgerliche Revolution in Griechenland geschaffen, die dann 50 Jahre später stattfand. Alabanda fordert nun also Hyperion auf, an diesen Aufständen teilzunehmen. Er schreibt an Hyperion: Mich verlangt, uns beide in dem neuen Leben wiederzusehen. Dir war bis jetzt die Welt zu schlecht, um ihr dich zu erkennen zu geben. Weil du nicht Knechtsdienste tun mochtest, tatest du nichts, und das Nichtstun machte dich grämlich und träumerisch. Du mochtest im Sumpf nicht schwimmen. Komm nun, komm und lass uns baden in offener See. Hyperion ist von Alabandas Vorschlag begeistert und es sehnt ihn, in den Befreiungskrieg zu gehen. Diotima ist jedoch skeptisch, will Hyperion auf seine Aufgabe als Volkserzieher besinnen und ihn davon abhalten, in den Krieg zu gehen. Hyperion kann Diotima aber überreden, dass nun die Stunde die Tat gebietet, und Diotima gesteht ihm schließlich zu. Deine volle Seele gebietet's dir, antwortete sie. Ihr nicht zu folgen führt oft zum Untergange, doch ihr zu folgen wohl auch. Das Beste ist, du gehst, denn es ist größer. Handle du, ich will es tragen. Der Abschied fällt beiden schwer. Diotima bleibt verändert und ernst zurück, auch wenn sich beide vergewissern, dass es im Angesicht der Natur keinen Verlust und keine Trennung geben kann. Hyperion bricht also auf zur Insel Peloponnes, wo der Aufstand der Griechen historisch tatsächlich auch am erfolgreichsten gewesen ist. Den Ablauf des Krieges erfährt man nun in Form von Briefen, die Hyperion an Diotima schreibt. Hyperion berichtet von der Wiedervereinigung mit Alabanda und der Euphorie über die gemeinsame Tat. Beides erweckt in Hyperion das blühende Leben. Kurz bevor der Kampf tatsächlich beginnt, beteuert Hyperion gegenüber Diotima noch einmal, wie ernst es ihm damit ist, die Welt von Grund auf zu verändern. Er schreibt: An der Fahne allein soll niemand unser künftig Volk erkennen, es muss sich alles verjüngen, es muss von Grund auf anders sein. Voll Ernst die Lust und heiter alle Arbeit, nichts, auch das Kleinste, das Alltägliche nicht, ohne den Geist und die Götter. Lieb und Hass und jeder Laut von uns muss die gemeinere Welt befremden, und auch kein Augenblick darf einmal noch uns mahnen an die platte Vergangenheit. Hyperion beschreibt Diotima dann die ersten Erfolge des Kampfes und das alltägliche Leben im Heer. Diotima mahnt ihn, das Ziel deines Kampfes, den Frieden und das Naturrecht nicht zu vergessen. Nachdem Hyperion noch davon berichtet hatte, dass sein Heer unruhig ist und dass er Angst vor dieser Ungeduld hat, ist in einem der nächsten Briefe die Katastrophe bereits geschehen. Trocken schreibt Hyperion: Es ist aus, Diotima. Unsere Leute haben geplündert, gemordet ohne Unterschied. Auch unsere Brüder sind erschlagen, die Griechen in Misistra, die Unschuldigen. Oder irren sie hilflos herum und ihre tote Jammermine ruft Himmel und Erde zur Rache gegen die Barbaren, an deren Spitze ich war. Schlimmer noch als die deutlich werdende Übermacht der Türken und die sich ankündigende Niederlage des Kampfes ist für Hyperion, dass sich seine eigenen Leute im Kampf als Unmenschen herausgestellt und im eigenen Land geplündert haben. Der Umschlag der gewaltsamen Erhebung in eine blinde Raserei ist Hyperions eigentliche Niederlage. Hyperion selbst ist verwundet, weil er sich dem Schwerthieb eines Mannes seines eigenen Heers entgegengestellt hat, um die Untat zu verhindern. Er hat sich nun vorerst mit Alabanda vom Schlachtgeschehen zurückgezogen, der ihn pflegt. Hyperion weiß nicht, wie es in dieser Situation weitergehen soll. Gegenüber Diotima spricht er jedoch die Selbstverbannung aus. Er sagt ihr, dass es ihm unmöglich ist, mit dieser Schuld zu ihr zurückzukehren. Hyperion und Alabanda dienen zunächst für eine Weile bei der russischen Flotte, da sie mit den Griechen nun nichts mehr zu tun haben wollen. Hyperion erhält eine Nachricht von seinem Vater, die seine Verbannung und Enterbung enthält. Die Katastrophe ist komplett, denn nun hat Hyperion keinen Ort, an den er mehr zurückkehren kann. Da Hyperion keine Antwort von Diotima erhält, entscheidet er sich, in der nächsten Seeschlacht, an der er in der russischen Flotte teilnimmt, den Tod zu suchen. Er schreibt einen Abschiedsbrief an Diotima und stürzt sich in die Schlacht. Die jedoch will ihm den Tod nicht geben. Hyperion im Rückblick: Ich traf die Feinde nahe genug, und von den Russen, die an meiner Seite fochten, war in wenigen Augenblicken auch nicht einer übrig. Ich stand allein da, voll Stolzes, und warf mein Leben wie ein Bettlerpfennig vor die Barbaren, aber sie wollten mich nicht. Sie sahen mich an wie einen, an dem man sich zu versündigen fürchtet, und das Schicksal schien mich zu achten in meiner Verzweiflung. Hyperion wird schließlich bewusstlos geschlagen, doch ein Diener trägt ihn in ein Krankenlager, kurz bevor das Schiff, auf dem er gekämpft hatte, in die Luft fliegt. Nach einem 6-tägigen Schlaf erwacht Hyperion neben Alabanda, der ihn überredet, die Selbstverbannung von Diotima rückgängig zu machen und sie um Vergebung zu beten. Kurz bevor Hyperion einen Brief aufsetzen kann, trifft aber ein Brief von Diotima ein, in dem sie die Trennung von Hyperion annimmt, aber ihm gleichzeitig zu verstehen gibt, dass sie ohne Gram gegen ihn ist. Gleichzeitig wird in diesem Brief deutlich, dass sie die Ankündigung von Hyperions Freitod noch nicht erhalten hat. Hyperion schreibt Diotima nun in der Hoffnung, dass er sie noch erreichen kann, bevor sie den Brief mit der Selbstmordankündigung erhält. Er schlägt ihr vor, gemeinsam aus Griechenland zu fliehen und sich ein Haus in den Pyrenäen zu bauen. Alabanda redet ihm alle Zweifel aus und macht ihm Hoffnung auf die baldige Wiedervereinigung mit Diotima. Die Worte Alabandas bauen Hyperion auf, und er will Alabanda dazu überreden, mit ihm und Diotima Griechenland zu verlassen. Alabanda macht ihm jedoch klar, dass er nicht mit ihnen gehen kann und erzählt die Geschichte des Geheimbundes, der Anlass ihrer ersten Entzweiung gewesen war, dem Bund der Nemesis. Alabanda berichtet, dass er mit einem Schwur an den Bund der Nemesis gebunden war, diesen Eid jedoch um Hyperions Willen gebrochen hat, um mit ihm in die Schlacht zu gehen. Eine Begegnung mit Diotima will er deswegen ausschließen, weil er fürchtet, sie nicht ohne Liebe anblicken zu können, also sich ebenfalls in sie zu verlieben. Es kann nur die Verbindung zwischen Diotima und Hyperion oder die Verbindung zwischen Hyperion und Alabanda bestehen. Weil Alabanda die Beziehung zwischen Hyperion und Diotima nicht gefährden will, will er sich dem Bund der Nemesis stellen und seine Strafe entgegennehmen. Hyperion kann es ihm nicht ausreden. Am selben Tag, an dem sich Hyperion und Alabanda trennen und nachdem Alabanda bereits auf sein Schiff gestiegen ist, erhält er eine Antwort von Diotima. In ihrem Brief berichtet Diotima, dass jede Rückkehr nun unmöglich ist, dass sie an der Nachricht von Hyperions Freitod zerbrochen ist und nun im Sterben liegt. Mit diesem letzten Brief von Diotima erhält er zusätzlich die Nachricht von ihrem Tod. Die tragische Katastrophe ist nun komplett. Nicht nur ist der Freiheitskampf verloren, der die Mitkämpfer Hyperions verroht hat, Diotima ist tot und Alabanda ist auf dem Weg, um seinen Tod durch den Bund der Nemesis zu empfangen. Hyperion bleibt in seiner absoluten Verzweiflung allein zurück. In seiner Verzweiflung geht Hyperion ins Exil nach Deutschland. In der Hoffnung, dort Trost zu finden, wird er jedoch gnadenlos enttäuscht. Der vorletzte Brief des Hyperion ist demgemäß eine Anklage an die Deutschen, die er seinem Briefpartner folgendermaßen beschreibt. Barbaren von alters her, durch Fleiß und Wissenschaft und selbst durch Religion barbarischer geworden, tief unfähig jedes göttlichen Gefühls, verdorben bis ins Mark zum Glück der heiligen Grazien, in jedem Grad der Übertreibung und Ärmlichkeit beleidigend für jede gut geartete Seele, dumpf und harmonielos wie die Scherben eines weggeworfenen Gefäßes. Das, mein Bellarmin, waren meine Tröster. Soweit zum Hölderlin als dem Dichter des Vaterlands. Er stellt die Deutschen vor als Menschen, die in den Bornierungen der Arbeitsteilung aufgehen und die sich mit ihren Funktionen identifizieren und denen darüber das Menschsein abgeht. Handwerker siehst du, aber keine Menschen. Denker, aber keine Menschen. Priester, aber keine Menschen. Ist das nicht wie ein Schlachtfeld, wo Hände und Arme und alle Glieder zerstückelt untereinander liegen, indes das vergossene Lebensblut im Sande zerrinnt? Der schwerste Vorwurf, den Hyperion den Deutschen macht, ist jedoch, dass ihnen jeder Sinn für Schönheit abgeht, was man daran erkenne, wie die Deutschen mit ihren Dichtern umgehen. Und damit beschreibt Hölderlin zweifelsohne seine eigene Situation in Deutschland. Er schreibt, es ist auch herzzerreißend, wenn man eure Dichter, also Bellarmin, an den die Briefe gerichtet sind, ist eben ein Deutscher, deswegen diese Anrede. Es ist auch herzzerreißend, wenn man eure Dichter, eure Künstler sieht und alle, die den Genius noch achten, die das Schöne lieben und es pflegen. Die Guten. Sie leben in der Welt wie Fremdlinge im eigenen Hause. Sie sind so recht wie der Dulder Odysseus, da er in der Bettlergestalt an seiner Türe saß, indes die unverschämten Freier im Saale lärmten und fragten, wer hat uns den Landstreicher gebracht? Nach dieser Scheltrede gegen die Deutschen endet der Roman, nach all dem Elend, auf den ersten Blick völlig unvermittelt, mit einer Proklamation der Harmonie in der Natur. Hyperion endet mit der Bemerkung, wie der Zwist der Liebenden sind die Dissonanzen der Welt. Versöhnung ist mitten im Streit und alles Getrennte findet sich wieder. Nachdem also die ganze Komposition des Romans sich zu einer immer unerträglicher werdenden Dissonanz gesteigert hatte, Scheitern auf ganzer Linie, ist das Ende vom Lied die leise Verkündung der Versöhnung. Um dieses unerwartete Ende vielleicht etwas verstehbar zu machen, will ich jetzt auf drei theoretische Aspekte eingehen, die meines Erachtens im Hyperion drinstecken. Zum einen will ich auf die Geschichtsphilosophie eingehen, die im Hyperion drinsteckt, die gleichzeitig eine Sozialisationstheorie ist. Zum anderen will ich das Problem der Revolution ein bisschen mehr ausbreiten und zuletzt die Problematik der Erinnerung und der Trauerarbeit. Das Ende des Hyperion ist ambivalent. Es ist meines Erachtens gelungen darin, dass Hölderlin sich offenbar entschlossen hat, die Dissonanzen, die ja aus der Auseinandersetzung Hölderlins mit seiner eigenen Gegenwart entspringen, nicht aufzulösen in die Liebesbeziehung zwischen Hyperion und Diotima. Hyperion gibt keine Perspektive einer Versöhnung in der privatistischen Vereinzelung zu zweit, dies freilich zum Preis, dass Diotima sterben muss. Auf der anderen Seite ist das Ende des Hyperions enttäuschend, denn es scheint, als ob die Alternative zum Privatismus ein Mystizismus der Natur ist. Im Fortlauf des Romans wird dieser Fluchtpunkt immer deutlicher. Nach seinem Exil in Deutschland kehrt Hyperion in seine griechische Heimat zurück und lebt dort als Einsiedler in der Eremitage, in der er sich der Alleinheit der Natur hingibt. Doch diese Hinwendung zum Mystizismus ist nur auf den ersten Blick der endgültige Endpunkt des Romans. Dies wird deutlich, wenn man sich die geschichtsphilosophischen Dimensionen des Romans vergegenwärtigt. Über das ganze Buch hinweg gibt es immer wieder Passagen, in denen Hölderlin anhand seiner Protagonisten eine Geschichtsphilosophie entwickelt. Zunächst stellt sich diese Geschichtsphilosophie im Hyperion als Sozialisationstheorie dar. Geschichte zeigt sich also in der individuellen Geschichte des Protagonisten. In diesem Sinne trägt Hyperion Züge eines klassischen Bildungsromans. Die erste Station dieser individuellen Bildungsgeschichte ist die Kindheit Hyperions, die er nicht als Handlungsverlauf beschreibt, die aber an mehreren Stellen charakterisiert wird. In Erinnerung an seine Kindheit schreibt Hyperion etwa: Ruhe der Kindheit, himmlische Ruhe, wie oft stehe ich stille vor dir in liebender Betrachtung und möchte dich denken. Aber wir haben ja nur Begriffe von dem, was einmal schlecht gewesen und wieder gut gemacht ist. Von Kindheit, Unschuld haben wir keine Begriffe. Kindheit wird hier als etwas beschrieben, das nicht im eigentlichen Sinne denkbar ist. Kindheit wird vorgestellt als ein Zustand der Begriffslosigkeit. Dies hat die Kindheit mit der Natur gemein. Das Kind wird zudem vorgestellt als ein göttliches Wesen, dem Frieden, Freiheit, Schönheit und Ganzheit zukommen und das darin zeitlos ist. Hyperion schreibt: Es ist noch nicht mit sich selbst zerfallen. Es ist unsterblich, denn es weiß vom Tode nichts. Der Kindheit folgt jedoch eine Übergangszeit, in der das Kind aus seiner seligen Selbstvergessenheit erwacht und seine Sehnsucht auf die Welt außer ihm richtet. In dem Moment, in dem der Mensch aus seiner Kindheit erwacht, verliert das Kind aber auch seine Göttlichkeit und es ist fortan gezwungen, Göttlichkeit außer sich zu suchen. In Reflexion auf diesen Umstand entwickelt Hyperion in seiner Erzählung eine Religionstheorie, die zugleich eine anthropologische Konstruktion ist. In seiner Rede über die Athena führt Hyperion aus: Er will sich selber fühlen, darum stellt er, also der Mensch, seine Schönheit gegenüber sich. So gab der Mensch sich seine Götter. Denn im Anfang war der Mensch und seine Götter eins, da, sich selber unbekannt, die ewige Schönheit war. Die Suche nach der Göttlichkeit in der äußeren Welt geht einher mit der Bildung von Begriffen, die die äußere Welt zergliedert und ordnet. Dieser Prozess der Gliederung stellt sich als ein schmerzhafter Prozess dar, der gerade dafür verantwortlich ist, dass sich Hyperion in seiner Suche nach dem Göttlichen in der Natur immer wieder auf sich als beschränktes Wesen zurückgeworfen sieht. Hyperion schreibt im Rückblick auf seine eigene Bildungsgeschichte: Ich bin bei euch so recht vernünftig geworden, habe gründlich mich unterscheiden gelernt von dem, was mich umgibt, bin nun vereinzelt in der Welt, bin so ausgeworfen aus dem Garten der Natur, wo ich wuchs und blühte und vertrockne an der Mittagssonne. Doch das Erwachen aus der Kindheit und das Streben hin zur äußeren Welt wird auch als positive Möglichkeit festgestellt, vorausgesetzt, dass das Erwachen nicht zu früh geschieht. Hyperion: Aber schön ist auch die Zeit des Erwachens, wenn man nur zur Unzeit uns nicht weckt. Die Perspektive, den Selbstverlust, der im Erwachen aus der Kindheit liegt, zu bewältigen, ist die Perspektive der Bildung. Nur mit Hilfe seines Lehrers Adamas, mit dem ihm nicht Zwang verbindet, sondern wechselseitige Zuneigung, kann Hyperion Handlungsfähigkeit erlangen, die ihm eine Zukunftsperspektive gibt. Die Möglichkeit der Bewältigung des Selbstverlustes setzt jedoch eine Vergegenständlichung in der Welt voraus. Und diese Vergegenständlichung ist mit Hyperion eindeutig und unweigerlich als Praxis zu verstehen. Noch einmal Hyperion über seine Kindheit, also was ich eben schon vorgelesen hatte: Aber wir haben ja nur Begriffe von dem, was einmal schlecht gewesen ist und wieder gut gemacht ist. Begrifflichkeit ist hier also gedacht als ein negativer Bezug auf etwas Vergangenes. Es ist ein Bezug auf etwas, das schlecht gewesen ist, und zum anderen verlangt Begrifflichkeit ein Zurechtrücken in der Welt, ein Wiedergutmachen. Dieses Wiedergutmachen zielt dabei auf ein Wiedereinswerden mit der Welt, was für Hyperion zugleich als ein Wiedereinswerden mit Gott gedacht ist. Im Hyperion: Es wird nur eine Schönheit sein, und Menschheit und Natur wird sich vereinen in eine allumfassende Gottheit. Das sozialisationstheoretische Modell des Hyperion, also zuerst Kindheit als reflexionsloses Glück, dann Erwachen aus der Kindheit, die mit drohendem Selbstverlust einhergeht, und zuletzt Wiedervereinigung mit der Natur als Göttlichkeit, dieses sozialisationstheoretische Modell ist zugleich ein geschichtsphilosophisches. Als Kindheit der Menschen sieht Hyperion das antike Griechenland, in dem seiner Auffassung nach Mensch und Götter sowie Mensch und Natur noch nicht getrennt waren. Das Erwachen aus dieser Kindheit der Menschen und der drohende Selbstverlust ist die beschriebene Gegenwart des Hyperion, die als eine Zwischenzeit beschrieben ist. Das antike Griechenland ist vergangen und eine mögliche Erneuerung, die das griechische Ideal wiederherstellen könnte, steht noch nicht an. Wichtig ist dabei, dass das Ideal des untergegangenen Griechenlands, auf dessen Trümmern sich Hyperion findet, nicht wörtlich zu nehmen ist. Das Ideal, das durch das alte Griechenland repräsentiert ist, entsteht für Hyperion erst in einem projektiven Rückblick, der eine Handlungsperspektive eröffnen soll. Über den Verlust der Jugend hatte Hyperion gesagt: Erst wenn die Jugend hin ist, lieben wir sie, und dann erst, wenn die Verlorene wiederkehrt, beglückt sie alle Tiefen der Seele. Die Jugend als ein wiederherzustellendes Ideal entspringt erst einer rückblickenden Reflexion, die auch ein Bewusstsein von dem erzeugt, was der Mensch will. In Bezug auf das Griechenland sagt Hyperion: Aber die Schönheit flüchtet aus dem Leben der Menschen sich herauf in den Geist, Ideal wird, was Natur war. Und dann sozusagen am Conclusio seiner Athenrede: Ideal ist, was Natur war. Ein anzustrebendes Ideal entspringt hier also erst einer Verlusterfahrung, deren Reflexion aber auch den Gegenstand der Sehnsucht verändert. Das, was in seiner Selbstvergessenheit verloren ging, kann nur bewusst wiederhergestellt werden und hat in dieser Bewusstheit eine eigene Qualität. Damit ist die Perspektive, die Hyperion uns vorstellt, kein rückwärtsgewandtes Zurück zur Natur, sondern sie zielt auf eine Natur, die noch herzustellen ist. Idealität ist also im Hyperion zu verstehen als das Potenzial eines Gegenstandes im Augenblick seiner Auflösung, aus der dem überbleibenden Geschlecht eine neue Welt möglich wird. Und dieser Gedankengang findet sich auch genauso in dem geschichtsphilosophischen Fragment, das von Hyperion überliefert, von Hölderlin überliefert ist, mit dem Titel Vom Werden im Vergehen. Die Herstellung einer neuen Welt ist, wie eben schon angedeutet, jedoch nicht etwa in bloßer Selbsterkenntnis oder in reiner Begrifflichkeit, sondern nur mit Hilfe von Praxis zu erlangen. Und diese Praxis als Vergegenständlichung in der Welt kann für Hyperion und Alabanda nur eine revolutionäre Tat sein. Deshalb komme ich jetzt zum Problem der Revolution. Mit Alabanda und Hyperion werden zwei verschiedene Typen von Revolutionären vorgestellt, die jeweils zwei verschiedene Möglichkeiten einer Revolution vorstellen. Alabanda ist dabei in seinem Willen zur Revolution ungeduldig und will die Hindernisse der Erneuerung mit Gewalt aus dem Weg räumen. Er proklamiert: Der Gott in uns, dem die Unendlichkeit zur Bahn sich öffnet, soll stehen und harren, bis der Wurm uns aus dem Wege geht? Nein, man fragt nicht, ob ihr wollt. Ihr wollt ja nie, ihr Knechte und Barbaren. Euch will man auch nicht bessern, denn es ist umsonst. Man will nur dafür sorgen, dass ihr dem Siegeslauf der Menschheit aus dem Wege geht. O zünde mir eine Fackel an, dass ich das Unkraut von der Heide brenne, die Mine bereite mir eine, dass ich die trägen Klötze aus der Erde sprenge. Georg Lukács kommentiert diese Rede Alabandas in seinem Hyperion-Aufsatz folgendermaßen: Solche Worte hätte ein revolutionärer Jakobiner in Paris 1793 unter dem Jubel der plebejischen Massen äußern können. Und ich denke, dass Lukács damit recht hat, wenn er Alabanda mit der jakobinischen Linken in Verbindung bringt mit all ihren Problemen. Alabandas Rede enthält Elemente von Robespierres Fest des höchsten Wesens und der Natur und gleichzeitig die Metapher vom auszubrennenden Unkraut, die an damals schon bei den Jakobinern vorhandene Sprachbilder vom Ausmerzen der Parasiten erinnert. Und letztlich die Fixierung auf den Staat, den die heutige Linke vom Jakobinismus geerbt hat. Die Präsenz des Staates wird vor allem indirekt in der Kritik Hyperions an Alabanda deutlich, der vor allem den Staatsbezug Alabandas kritisiert. Ich lese eine längere Passage daraus vor. Also jetzt Hyperion an Alabanda gerichtet: Du räumst dem Staat dann doch zu viel Gewalt ein. Er darf nicht fordern, was er nicht erzwingen kann. Was aber die Liebe gibt und der Geist, das lässt sich nicht erzwingen. Das lasse er unangetastet, oder man nehme sein Gesetz und schlage es an den Pranger. Beim Himmel, der weiß nicht, was er sündigt, der den Staat zur Sittenschule machen will. Immerhin hat das den Staat zur Hölle gemacht, dass ihn der Mensch zu seinem Himmel machen wollte. Die raue Hülse um den Kern des Lebens und nichts weiter ist der Staat. Es ist die Mauer um den Garten menschlicher Früchte und Blumen. Aber was hilft die Mauer um den Garten, wo der Boden dürre liegt? Da hilft der Regen vom Himmel allein. O Regen vom Himmel, o Begeisterung, du wirst den Frühling der Völker wiederbringen. Dich kann der Staat nicht hergebieten. Aber erstöre dich nicht, so wirst du kommen, kommen wirst du mit deinen allmächtigen Wonnen, in goldene Wolken wirst du uns hüllen und empor uns tragen über die Sterblichkeit, und wir werden staunen und fragen, ob wir es noch seien, wir, die Dürftigen, die wir die Sterne fragten, ob dort uns ein Frühling blühe. Fragst du mich, wann dies sein wird? Dann, wenn die Lieblingin der Zeit, die jüngste, schönste Tochter der Zeit, die neue Kirche hervorgehen wird, aus diesen befleckten alten Formen, warm das erwachende Gefühl des Göttlichen im Menschen, seine Gottheit und seiner Brust die schöne Jugend wiederbringen wird. Wann? Ich kann sie nicht verkünden, denn ich ahne sie kaum, aber sie kömmt gewiss, gewiss. Was Hyperion der Staatsfixierung also entgegensetzt, ist eine neue sinnliche Religion, die vor allem mit dem Stichwort der Begeisterung, sinnliche Erwartung, verbunden ist und in diesen Sehnen sich der Ankunft eines kommenden Gottes gewiss ist. Nicht zufällig ist genau dieser Gedanke, gegen den Staat eine neue Religion, eine neue Kirche zu setzen, auch im sogenannten ältesten Systemprogramm des deutschen Idealismus formuliert. Dieses Systemfragment wurde erst Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt und ist in der Handschrift Hegels geschrieben, weshalb es zunächst dem jungen Hegel zugeordnet wurde. Die jüngere Forschung geht jedoch davon aus, dass es sich dabei um eine Abschrift Hegels, einer Skizze einer seiner Tübinger Studienfreunde handelt, von Schelling oder von Hölderlin. Auch das Systemfragment enthält eine freilich idealistisch anmutende Staatskritik. Es heißt darin, die Idee der Menschheit voran will ich zeigen, dass es keine Idee vom Staat gibt, weil der Staat etwas Mechanisches ist, so wenig, als es eine Idee von einer Maschine gibt. Nur was Gegenstand der Freiheit ist, heißt Idee. Wir müssen also über den Staat hinaus. Denn jeder Staat muss freie Menschen als mechanisches Räderwerk behandeln, und das soll er nicht, also soll er aufhören. Dem Staat entgegensetzt das Systemfragment dann eine sinnliche Religion. Es heißt, zu gleicher Zeit hören wir so oft, der große Haufen müsse eine sinnliche Religion haben. Nicht nur der große Haufen, auch der Philosoph bedarf ihrer. Monotheismus der Vernunft und des Herzens, Polytheismus der Einbildungskraft und der Kunst, dies ist's, was wir bedürfen. Zuerst werde ich hier von einer Idee sprechen, die, soviel ich weiß, noch in keines Menschen Sinn gekommen ist. Wir müssen eine neue Mythologie haben, diese Mythologie aber muss im Dienste der Ideen stehen, sie muss eine Mythologie der Vernunft werden. Und am Ende des Systemfragments heißt es, keine Kraft wird mehr unterdrückt werden. Dann herrscht allgemeine Freiheit und Gleichheit der Geister. Ein höherer Geist, vom Himmel gesandt, muss diese neue Religion unter uns stiften. Sie wird das letzte größte Werk der Menschen sein. Manfred Frank hat in seinem Buch Der kommende Gott, Vorlesungen über die neue Mythologie, darauf hingewiesen, dass die Konzeption einer neuen Mythologie als Vernunftreligion nicht anders zu verstehen ist als ein politisch-revolutionäres Programm. Er schreibt, die Idee einer neuen Mythologie ist, innerhalb und außerhalb der Dichtung, immer zugleich auch ein politisches Programm gewesen, das im Widerspruch gegen den mechanistischen Grundzug in der analytisch aufgeklärten Konzeption sozialer Interaktion formuliert wurde. Die neue Mythologie ist deshalb eine Vernunftreligion, weil sie, wie ich es vorhin schon ausgeführt hatte, aus dem Ausgang aus einer göttlich vorgestellten Selbstvergessenheit entspringt. Die Vernunft soll das Programm einer Überwindung des Staates und einer vernünftigen Gesellschaftlichkeit beseelen. Interessant ist dabei, dass sowohl im Hyperion als auch im Systemfragment die Konzeption einer Vernunftreligion durchaus mit einer hart formulierten Religionskritik einhergeht. Hyperion sagt an einer Stelle, als er sich über die Verwahrlosung seiner Zeitgenossen in Smyrna auslässt, wenn man ihm vom Tode sprach, so legt er stracks die Hände zusammen und kam so nach und nach im Gespräche darauf, wie gefährlich es sei, dass unsere Priester nichts mehr gelten. Und an einer anderen Stelle heißt es, O ihr Genossen meiner Zeit, fragt eure Ärzte nicht und nicht die Priester, wenn ihr innerlich vergeht. Und im Systemfragment heißt es in Form von fordernden Postulaten, Umsturz alles Afterglaubens, Verfolgung des Priestertums, das neuerdings Vernunft heuchelt, durch die Vernunft selbst. Nichtsdestotrotz mündet die Vernunftreligion Hyperions in einen Mystizismus der Alleinheit der Natur. In der Gegenüberstellung des Linksjakobinismus Alabandas und der Vernunftreligion Hyperions zeichnet Hölderlin jedoch ein Bild der Versteinerung der Revolutionäre, das meines Erachtens noch heute Aktualität besitzt. Die versteinerten, verdinglichten Revolutionäre erscheinen im Hyperion in dem Moment, in dem sich der Streit zwischen Alabanda und Hyperion zuspitzt.

und das letzte Gesicht zeigt nur noch eine eisige Kälte. Alles, was in ihm einmal an Regung vorhanden gewesen sein mag, ist tot. Wer kennt solche Gesichter nicht von einigen übrig gebliebenen Alt-68ern oder näher liegend von einigen Alt-Autonomen? Die Geheimbündler haben die Hoffnung darauf, selbst noch einmal bessere Tage erleben zu dürfen, längst aufgegeben. Die Früchte ihres Tuns selbst zu ernten, ist ein Anspruch, den sie haben fahren lassen. Und dennoch halten sie an ihrem Tun, an ihrem unbedingten Willen zur Praxis fest. Was übrig bleibt, ist der reine gute Wille, die Revolution als bloße Haltung, eine Pflicht, die es aufgegeben hat, sich in ihren tatsächlichen Handlungserfolgen zu bewähren. Die Geheimbündler haben es nicht geschafft, ihre revolutionäre Selbstdisziplinierung, die durchaus einmal einer wirklich revolutionären Situation entsprungen haben mag, auf eine veränderte Wirklichkeit umzustellen. Ihre Haltung hängt nicht von einer gegenwärtigen Erfahrung ab. Sie sind in ihrer Haltung versteinert und es ist ihnen egal, ob sich andere Menschen der Gegenwart in ihnen wiedererkennen können oder wie ihre Proklamationen von den Mitmenschen aufgenommen werden. Sie halten eisern an dem fest, was sie einmal gelernt haben, was jedoch von der Wirklichkeit überholt wurde. Interessant ist dabei, dass die Geheimbündler sich trotz ihrer Hoffnungslosigkeit mit dem Schicksal verbündet sehen. Egal, wie sich das Schicksal wendet, welche Form der Verlauf der Geschichte annimmt, sie ist in jedem Fall auf ihrer Seite. Auf seltsame Weise gleicht diese Ansicht dem Geschichtsbild der alten Sozialdemokratie und des Marxismus-Leninismus. Es kommt in letzter Hinsicht überhaupt gar nicht auf das eigene Handeln an, denn der Fortschritt ist ohnehin auf der Seite der Weltrevolution. Doch wenn wir ehrlich sind, dann brauchen wir das, was Hölderlin in den Gesichtern und in den Reden der Mitglieder des Bundes der Nemesis beschreibt, überhaupt gar nicht ausschließlich bei Alt-68ern, Alt-Autonomen und MLern zu suchen, deren Bornierungen sich allzu leicht kritisieren lassen. Hölderlin zeichnet, ohne es gewusst zu haben, auch ein Bild des kritischen Theoretikers im 21. Jahrhundert, der es überhaupt nicht nötig hat, sich den Regungen der Weltgeschichte anzunehmen, weil er weiß, dass jedes Aufbegehren, jede Gärung und jeder Tumult in Barbarei und Volksgemeinschaft endet. Das Urteil steht im Vorhinein fest und man kann sich mit hochgezogenen roten Handschuhen auf der Seite der Guten wähnen, während die Zeit an einem vorbeieilt, ohne dass sie einen in seiner Haltung tangiert. Hölderlin beschreibt vielleicht auch den Typus der Antideutschen, der schon im Vorhinein weiß, dass die Aufstandsbewegungen in Syrien und in Ägypten nichts weiter sind als ein weiterer Vorschub der Islamisierung der arabischen Welt und der, wenn dies dann tatsächlich eintrifft, nicht einmal enttäuscht davon ist und über die jüngste Vergangenheit dadurch hinwegtäuscht, dass es suggeriert, es hätte gar nicht anders kommen können. Das wäre also sozusagen so eine Möglichkeit, den Hyperion einer Aktualität zuzuführen. Doch die Ausgangsfrage nach dem unbefriedigenden Ende, in dem Hyperion ein Eremit wird und im Taumel der Naturerfahrung selig wird, haben wir immer noch nicht befriedigend geklärt. Ich will deswegen als letztes noch ein weiteres Motiv im Hyperion herausarbeiten, das Motiv der Erinnerung und der Trauerarbeit. Ich will also noch mal kurz das Ende des Hyperion vergegenwärtigen. Nachdem Hyperion im Exil bei den Deutschen verweilt, die er kräftig verachten lernt, kehrt er zurück in die griechische Heimat und setzt sich dort auf der abgelegenen Insel Salamis ab, um sich als einsamer Einsiedler der Naturerfahrung hinzugeben. Immer wieder während des ganzen Handlungsablaufes gibt der Hyperion, der die Briefe an Bellarmin schreibt, seinen Sprechort in einer Naturumgebung zu erkennen, der auf eine harmonische Einheit mit der Natur verweist. Im letzten Brief heißt es schwärmerisch: Ihr Quellen der Erd, ihr Blumen und ihr Wälder und ihr Adler und du brüderliches Licht, wie alt und neu ist unsere Liebe. Frei sind wir, gleichen uns nicht ängstlich von außen, wie sollte nicht wechseln die Weise des Lebens? Wir lieben den Äther doch all und innigst im Innersten gleichen wir uns. Dieses Ende hat die Hölderlin-Forschung immer wieder auf Rätsel gestellt. Aus welchem Grund, nach all dem Elend und Leiden, das Hyperion erfahren hat, kann er am Ende einfach die Einheit mit der Natur proklamieren? Der Literaturwissenschaftler Aspetsberger hat dieses Rätsel meines Erachtens dadurch gelöst, indem er mehrere Ebenen des Romans analysiert hat. Einerseits finden wir die Handlungsebene, die konkrete Geschichte des Jünglings Hyperion in seinem Hin- und Hergeworfensein. Und andererseits finden wir die Erzählerebene, der Hyperion, der am Endpunkt der Geschichte steht und die Geschehnisse zu Papier bringt, um sie seinem Freund Bellarmin in Form von Briefen zukommen zu lassen. Wenn man Hyperion mit diesem Wissen genau liest, kann man feststellen, dass Hyperion nicht nur auf der Handlungsebene einem Wandel unterliegt, auch der Erzähler Hyperion verändert sich im Laufe der Geschichte und unterliegt einer Verwandlung. Zunächst ist dabei festzustellen, dass Hyperion nicht von selbst zur Feder greift und sein bisheriges Leben zu Papier bringt. Es bedarf der Aufforderung seines Freundes Bellarmin, den er vermutlich in seiner Zeit in Deutschland kennengelernt hat. So schreibt Hyperion im dritten Brief: Ich danke dir, dass du mich bittest, dir von mir zu erzählen, dass du die vorigen Zeiten mir ins Gedächtnis bringst. Nur die Bitte Bellarmins, ihm von seiner Vergangenheit zu erzählen, ist also der Anlass, dass sich Hyperion überhaupt der Vergangenheit ins Gedächtnis bringt. Dabei kostet die Erinnerungsarbeit, die eine Leistung ist, die Hyperion aufbringen muss, ihn zunächst einiges an Kraft. Denn indem Hyperion sich die Vergangenheit in Erinnerung ruft, muss ihm auch seine Einsamkeit bewusst werden. Hyperion: Ich denke nach und finde mich, wie ich zuvor, allein mit allen Schmerzen der Sterblichkeit und meines Herzens Asyl, die ewig eine Welt, ist hin. Die Natur verschließt die Arme und ich stehe wie ein Fremdling vor ihr und verstehe sie nicht. Dies können wir also zunächst feststellen. Der Ort der Eremitage ist nicht von Anfang an die Naturseligkeit, von der wir am Ende hören. Zu dem Zeitpunkt, zu dem der Erzähler Hyperion in der Eremitage mit seiner Erinnerungsarbeit beginnt, ist die Natur ihm nicht hold wie am Endpunkt der Erzählung. Ist der erste Widerstand gegen das Erinnern aber einmal gebrochen, verändert sich auch der Erzähler Hyperion. Es fällt ihm leichter zu erzählen und die Berichte über Adamas und Alabanda beleben das Subjekt der Erzählung immer mehr. Teilweise wird der Erzähler darüber sogar euphorisch. Doch diese anfänglich belebende Wirkung der Erinnerung ist spätestens dahin, wenn Hyperion von seinem schlimmsten Verlust berichten muss, dem Tod Diotimas. Der 22. Brief besteht dann auch ausschließlich in der Konstatierung, dass den Erzähler das Sprechen von Diotima enorm ankratzt. Hyperion gibt zu Papier: Ich kann nur hier und da ein Wörtchen von ihr sprechen. Ich muss vergessen, was sie ganz ist, wenn ich von ihr sprechen soll. Ich muss mich täuschen, als hätte sie vor alten Zeiten gelebt, als wüsste ich durch Erzählung einiges von ihr, wenn ihr lebendig Bild mich nicht ergreifen soll, dass ich vergehe im Entzücken und im Schmerz, wenn ich den Tod der Freude über sie und den Tod der Trauer um sie nicht sterben soll. Sich das Leben mit Diotima und ihren Tod in Erinnerung zu rufen, gefährdet das Objekt des Erzählers so sehr, dass es mit dem Selbstverlust bedroht ist. Der Erzähler Hyperion ist gefährdet, durch die Erinnerung Diotimas selbst zu sterben. Diesen drohenden Selbstverlust kann der Erzähler dabei nur abwenden, indem er sich selbst täuscht. Er muss in der Erzählung so tun, als wäre es nicht sein Objektverlust, von dem er berichtet, sondern als wäre Diotima eine Figur, von der er nur von Erzählungen weiß. Die Strategie der Selbsttäuschung ist dabei eine Selbstermächtigung, die es Hyperion erlaubt, in seinem Bericht fortzufahren. Ist diese Schwelle aber erst einmal überschritten und sind die Schranken, die der Erinnerung als eine Selbstschutzfunktion gegeben sind, überschritten, dann ist Hyperion in der Lage, sich die Vergangenheit wieder als eigene Vergangenheit anzunehmen, und das Erzählen selbst ergreift ihn immer mehr. Er gibt zu Papier: Ich will dir immer mehr von meiner Vergangenheit erzählen. Ich will die Brust an den Freuden der Vergangenheit versuchen, bis sie wie Stahl wird. Ich will mich üben an ihr, bis ich unüberwindlich bin. Ha! Fallen sie doch wie ein Schwertschlag oft mir auf die Seele, aber ich spiele mit dem Schwerte, bis ich es gewohnt bin. Ich halte die Hand ins Feuer, bis ich es ertrage wie Wasser. Hyperion begreift also die Erinnerungsarbeit als eine Übung an der Vergangenheit, an der er selbst wieder stärker werden kann. Und so kann das Erzählersubjekt die Vergangenheit, die er vorher immer wieder verflucht hatte, und die Taten, die er am liebsten nicht begangen hätte, schließlich sogar rückblickend als lebenswert und als getanswert begreifen. Hyperion schreibt an Bellarmin: Warum erzähle ich dir und wiederhole mein Leiden und rege die ruhelose Jugend wieder auf in mir? Ist es nicht genug, einmal das Sterbliche durchwandert zu haben? Warum bleibe ich im Frieden meines Geistes nicht stille? Darum, mein Bellarmin, weil jeder Atemzug des Lebens unserem Herzen wert bleibt, weil alle Verwandlungen der reinen Natur auch mit zu ihrer Schöne gehören. Gegen Ende des Romans wird dann die Differenz zwischen erzählendem und erzähltem Hyperion zu einem schroffen Kontrast, weshalb das Ende auch auf den ersten Blick unverständlich erscheint. Der erzählte Hyperion ist nach der gescheiterten Revolution und nach dem Verlust Diotimas sprachlos geworden. Die Seligen, wie Diotima nun ist, sprechen nicht viel. In meiner Nacht, in der Tiefe der Trauernden, ist auch die Rede am Ende. Doch dem erzählenden Hyperion ist es gelungen, die Vergangenheit beredt werden zu lassen, und er hat damit auch die Trauer überwunden. Nur deshalb kann Hyperion die Versöhnung inmitten des Streits proklamieren. Gleichzeitig würde ich sagen, dass die einsame Eremitage nicht der wirkliche Endpunkt der Erzählung ist. Denn die Trauerarbeit, die Hyperion hier durchaus im freudschen Sinne geleistet hat, ist eine Handlungsbefähigung. Deshalb lautet der letzte Satz des Romans, den ich euch bis hierher vorgehalten habe: So dacht ich nächstens mehr. Dieses nächstens mehr ist ein Verweis darauf, dass es künftig auch einen neuen Stoff zu berichten geben wird. Und was soll dies anderes sein als weitere Taten Hyperions? Die Eremitage ist nicht das Ziel des Romans. Der Roman will nicht dazu auffordern, einsam in den Wald zu gehen. Die Eremitage ist ein Zwischenort, der es Hyperion ermöglicht, Distanz zu seiner Vergangenheit zu gewinnen und mithilfe Bellarmins als seinen Gesprächspartner den Verlust bewusst werden zu lassen, die Vergangenheit geradezu durchzuarbeiten und darin neue Handlungsfähigkeit zu gewinnen. Und damit komme ich zu ein paar Schlussüberlegungen. Ich will die Frage stellen, was eigentlich das Aktuelle an Hölderlins Hyperion ist. Ich denke, dass wir uns darauf einigen können, dass es nicht der Pantheismus Hölderlins sein kann. Christopher Zwie hat es in der dritten Ausgabe der Broschüre Kunstspektakel und Revolution treffend auf den Punkt gebracht. Spätestens und endgültig nach Auschwitz kann uns nichts Göttliches mehr entzücken, denn jede Vorstellung von einem allliebenden und allmächtigen Gott, der auch hier noch sah, dass es gut war und das sozusagen zugelassen hätte, ist damit vollends menschenfeindlich und obszön geworden. Wer aber immer noch an das Bild eines Gottes glauben will, entscheidet sich damit heute für ein Menschenbild des gottgefälligen Brandopfers, Holocaust, von Menschen durch Menschen. Denn dieses Menschenbild und dieses Gottesbild gehen folgerichtig zwingend auseinander hervor, indem der Gottesglaube sie als spiegelbildlich anthropomorph jeweils in seine Bilder setzt. Hier hilft auch keine Doktrin vom Bilderverbot. Wir stehen im 21. Jahrhundert vor einem einzigen Trümmerhaufen. Wenn wir zurückblicken, sehen wir nichts als gescheiterte oder das Leid verlängernde Revolutionsversuche. Und wenn wir nach vorn blicken, dann ist kaum etwas übrig geblieben von jener wirklichen Bewegung, die dazu in der Lage gewesen wäre, den jetzigen Zustand aufzuheben. Jedes Festhalten an einer Revolution kann heute nur ein Postulat sein, denn alle Bezugspunkte, die ich sehen kann, sind mit dem Bann der Handlungsunfähigkeit geschlagen. Die Voraussetzung jedes aktualisierten revolutionären Projekts besteht darin, die Niederlage des gesamten revolutionären Projekts in ihrem ganzen Ausmaß zu erkennen, ohne sich weiter mit der geringsten tröstenden Illusion zu tragen. Dabei geht es keineswegs darum, die vorgefundene Handlungsfähigkeit zu hypostasieren, indem man sie feststellt, im Gegenteil. Was wir aber vielleicht von Hölderlin lernen können, ist die Notwendigkeit der Trauerarbeit. Es muss darum gehen, sich die Niederlagen in ihrem ganzen Ausmaß bewusst zu machen und sich der Vergangenheit, von der wir getrennt sind, anzunehmen und sie durch uns beredt werden zu lassen. Aber dies bedeutet auch, sich dieser Vergangenheit und den verlorenen Kämpfen wirklich anzunehmen. Was dem entgegensteht, ist meines Erachtens eine Haltung, wie beispielsweise die gegenwärtige Linke mit dem Vermächtnis der Arbeiterbewegung umgeht. Mit einem leichtfertigen Gestus wird der herrschenden Geschichtsschreibung Recht gegeben, die in der Sprache, in den Gesten und in den Projekten der historischen Arbeiterbewegung nur verstaubte und antiquarische Reste erblicken kann. Dabei geht es wiederum nicht darum, der historischen Arbeiterbewegung kritiklos gegenüberzustehen und in Heroismus zu verfallen. Aber die Kritik der historischen Arbeiterbewegung setzt voraus, dass man ihre Kämpfe auch wirklich durcharbeitet. Dabei ist die Arbeiterbewegung nur ein Beispiel. Gleiches gilt für die Frauenbewegung, die queere Bewegung, die Geschichte der Aufstände der Errance und der Deklassierten. Die damit verbundene Vergangenheit ist aufzuarbeiten, anstatt sie loswerden zu wollen. Vielleicht kann aus einer solchen Trauerarbeit eine zukunftsweisende Perspektive und eine Handlungsfähigkeit entstehen. Dabei ist natürlich klar, dass die größte und schändlichste Niederlage jedes revolutionären Projekts und die größte Katastrophe der bisherigen Menschheitsgeschichte, Auschwitz, weder durch Trauerarbeit noch durch rächende Tat wieder gut gemacht werden kann. Sich auch dieser Niederlage anzunehmen, ist trotzdem notwendig. Ich will zu einem abschließenden Gedanken kommen. Jede Trauerarbeit bedarf eines Bezugspunktes, der es möglich macht, die Trostlosigkeit bewältigen zu können. Dieser Bezugspunkt ist für Hölderlin das Prinzip der Schönheit, das er zum einen in Diotima und zum anderen in der Natur erblickt. Die Schönheit im Prinzip Weiblichkeit entdecken zu wollen, ist langweilig und deshalb konterrevolutionär. Das Prinzip der Schönheit findet seine Entsprechung aber vor allem in der Poesie, in der Dichtung. Ich zitiere noch einmal das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus. Die Poesie kommt dadurch, also darin steht es, im ältesten Systemprogramm des deutschen Idealismus, die Poesie bekommt dadurch eine höhere Würde, sie wird am Ende wieder, was sie am Anfang war, Lehrerin der Menschheit. Denn es gibt keine Philosophie, keine Geschichte mehr, die Dichtkunst allein wird alle übrigen Wissenschaften und Künste überleben. Poesie ist in der Philosophie Hölderlins das, was die Aufklärung aus der Mythologie zu retten hat und zur Überwindung des bloßen Verstandes beitragen soll. Sie ist das Prinzip, welches das Getrennte vereint, welches die verkehrten Trennungen überwindet. Doch auch die Poesie kann nicht einfach unproblematisch als Bezugspunkt und Ausgangspunkt genommen werden. Gerade an Hölderlin wird deutlich, dass der Dichter, der hier spricht, sich in einer Krise befindet. Das Subjekt des Dichters ist gerade bei Hölderlin in seiner Auflösung gefunden. Das dichterische Spätwerk handelt gerade vom Verlust der Sprache. Dies trifft meines Erachtens auf die ganze Geschichte der modernen Dichtung zu. Sie ist Resultat der gescheiterten Revolutionsversuche und der Abwesenheit der Revolution und daher Sprachverlust. Und ich denke, das ist das Motiv, welches Poesie und Erinnerungsarbeit miteinander verbindet. Das Finden einer gemeinsamen Sprache. Dass die gesamte Geschichte der modernen Kunst ein Prozess der Auflösung ist, ist zentrale Erkenntnis des Ästhetikkapitels in der Gesellschaft des Spektakels von Guy Debord. Ähnliches führt Peter Bürger in der Theorie der Avantgarde aus, wenn er auf einer methodologischen Ebene feststellt, dass überhaupt erst die historischen Avantgarde-Bewegungen, die versuchten, die Institution der Kunst zu sprengen, einen Blick darauf freigeben, was Kunst überhaupt einmal heißen konnte. Ich denke, dass dieser Gedanke verwandt ist mit der hölderlinschen Geschichtsphilosophie. Erst das Vergehen eines Gegenstandes ermöglicht es, seine Potenzialität erkennen und möglicherweise in einen Erneuerungsprozess überführen zu können. Wenn es also einen kritischen Anspruch heutiger Ästhetik geben kann, dann ist dies die Aufhebung der Kunst. An welchem Punkt, an welchem Ort diese Aufhebung ansetzen kann, das müssen wir in praktisch geführten Auseinandersetzungen herausfinden. Vorerst wissen wir nur, dass es in der Wirklichkeit keinen Ort der Eremitage geben kann, von dem das Geschehen aus sicherer Distanz zu betrachten wäre. Damit bin ich jetzt erstmal am Ende meines Vortrages. Und ich wollte, um sozusagen auch den Ernst der ganzen Geschichte zum Abschluss ein Lied spielen. Und dabei sollt ihr euch vorstellen, wie Hyperion Diotima in die Augen blickt. Und dabei das Göttliche sieht. Sehe ich in deinen Augen, was kein Mensch jemals sah, ich in deinen Augen sah. Und ich sah Glück, ich sah Leid und ich trug mein schönstes Kleid. Was kein Mensch aussehen kann, sehe ich in deinen Augen, was kein Mensch jemals sah, ich in diesen Augen sah. Und ich sah Glück, ich sah Leid und ich trug mein schönstes Kleid. Lesen kann, lese ich in deinen Augen, was kein Mensch jemals las, doch da stand halt eben was, zwar nicht falsch, zwar nicht wahr, doch es stand halt eben da, was kein Mensch sehen kann, seh ich in euren Augen, was kein Mensch jemals sah, ich in diesen Augen sah, und ich sah Glück, ich sah Leid, und ich trug mein schönstes Kleid. Ich aß Reis, doch am liebsten ess ich Mais. Wow, wow, was ist das für eine Welt? Wow, wow, ich hab genug von eurem Geld. Wow, wow, was ist das für ein Show? In diesem